Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen zur zweiten Hälfte der Soundcheck-Revue mit Flo und Eddie. Am Mikrofon ist weiterhin Michael Frank. Flo und Eddie alias Mark Volman und Howard Kalen live im Roxy Theater in Los Angeles. Von dem Album Illegal, Immoral and Fattening gab es eine satirische Abrechnung mit Konzertveranstaltungen, in deren Verlauf die Ohren der Fans missbraucht werden und visuelle Effekte das zahlende Publikum hinters Licht führen. Die erste Strophe gipfelt in den Zeilen: Das ganze Konzert ist ein großer Haufen Mist. Aber ich bin froh, dass ich dabei einen Job habe und ich bin stolz darauf, ein Teil davon zu sein. Später heißt es: Es ist toll, einen Job in einem Nachtclub zu haben, etwas zu essen zu haben. Das ist besser, als Studiomusiker zu sein, wie all die Loser draußen auf der Straße. Stimmt, vielleicht versteht ihr nie, worum es bei dieser Show geht, aber ich bin der Sänger und ihr die Deppen, die dafür bezahlen. Cheap, zu Deutsch billig, mies, von Flo und Eddies Album Illegal, Immoral and Fattening aus dem Jahr 1975. Illegal, unmoralisch und immer fetter, könnte man den Titel der LP übersetzen. Diverse Anstößigkeiten der Platte sorgten dann auch für den berühmten Aufkleber mit Warnung an die Eltern. Dass Mark Volman keinerlei Probleme damit hatte, seinen stattlichen Bauch zur Schau zu tragen, wusste man spätestens seit dem Cover der Turtles-LP Battle of the Bands oder seit Zappas Film 200 Motels. Noch mehr aus dem Rahmen des in der Popbranche üblichen fiel allerdings die deutliche Kritik an der Oberflächlichkeit der Branche, die nicht nur bei diesem Song Cheap spürbar war. Die Satire wurde dabei clever in Musik getaucht, die gleich reihenweise all die Klischee-Elemente von Rockmusik enthielt, mit denen man damals nach Mainstream-Erfolg schielte. Nur der Zappa-eske Schlussakkord der Nummer untergräbt die oberflächliche Hitparadentauglichkeit. Mehr von dem Album Illegal, Immoral and Fattening später. Woo! Justine! Das waren zwei Facetten von Mark Volmans und Howard Kalins musikalischen Aktivitäten der 60er Jahre. Los ging's mit einer Version eines Songs von Don and Dewey aus dem Jahr 1958, Justine. Don hieß mit Nachnamen Harris und war nicht nur ein prima Sänger, sondern auch ein toller Geiger. Ende der 60er Jahre tauchte er plötzlich als Don Sugarcane Harris auf Platten von Frank Zappa und Kollegen auf. Es folgte Anfang der 70er Jahre eine erfolgreiche Solokarriere. Zu hören waren gerade nicht Don and Dewey mit Justine, sondern The Crossfires, eben mit Mark Volman und Howard Kalin. Damals hieß Howard Kalin noch Howard Kaplan. Sie coverten den Song vermutlich 1964 zu einer Zeit, als aus der rein instrumentalen Surfrock-Band The Crossfires eine Band mit Howard Kalin und Mark Volman als Gesangssolisten geworden war. Zwei Jahre später wurde der zweite Song aufgenommen, Outside Chance, komponiert von Warren Zevon vor seiner Solokarriere. Das geniale E-Piano-Solo spielte bei der Nummer Gastmusiker Larry Nechtel. Im Juni 67 waren die Turtles dann in einem Karrierehoch. Während einer kurzen Englandreise lernten sie sogar einige ihrer Idole kennen, Vertreter des britischen Popadels, Donovan und Graham Nash von den Hollies zum Beispiel. Kurz bevor Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band erschien, konnten die Turtles in Donovans Wohnung einem Vorab-Tape der epochalen Platte lauschen. Das Aufeinandertreffen mit den Beatles im Speakeasy Club war dagegen desaströs. John Lennon war an diesem Abend gegenüber einem Mitglied der Turtles extrem arrogant und gehässig. Trotz menschlicher Enttäuschung blieben die Turtles große Fans der Musik von den Beatles. Als sie infolge ihres Nummer-1-Hits Happy Together der Plattenfirma mehr Geld einzubringen versprachen, konnten sie sich ein Mehr an künstlerischer Kontrolle bei den Plattenaufnahmen erstreiten. So erhielten sie die Chance, die eigenen Songs selber zu produzieren. Laut Hüllentext der posthumen Turtles-LP Challenge Road ging es 1967 bei den Aufnahmen im Plattenstudio der Chicagoer Firma Chess ungefähr so zu. Das Studio war in kleine, intime Kämmerchen aufgeteilt. Die Bandmitglieder saßen auf indischen Teppichen, Räucherstäbchen glimmten, vielleicht wurden sogar Drogen konsumiert. Al griff nach der Sitar, Howard nahm die Tambura und Jim die Sarod. Als erstes wurde The Owl aufgenommen, die Vertonung eines Gedichts von Gitarrist Al Nickel. Thank you.

one thing that we gladly doff our shells for. So we present our recipe and wish you well for you. Take 2/3 cups of flour, a teaspoonful of salt, a quarter pound of butter, add an egg and blend it out. 2 squares of dark chocolate, walnuts, pot and sugar, a teaspoon of baking powder. Just about ready now. Why don't we go have one? I mean, really. Das waren 3 Songs der Turtles aus den Jahren 1967 und 68. Die ersten beiden entstanden mehr oder weniger als Resultat echter Begeisterung für die psychedelische Beatles-Musik à la Sgt. Pepper. Das letzte Stück, entstanden 1968 für das Album Battle of the Bands, war dann schon ein bewusstes Zitieren mit parodistischer Note. Für das Album Battle of the Bands schlüpften die Turtles in die Rolle von 11 verschiedenen Kapellen, die jeder eine eigene Variante von populärer Musik der 60er Jahre präsentierte. Country and Western, Surfrock oder psychedelisch angehauchte Stilcollagen, wie in dem letzten Song dieser Trilogie, Food heißt er. Und mich erinnert er, zumindest in den A Cappella-Passagen, an den Song Vegetables vom Beach Boys-Album Smiley Smile. Country-Elemente und Bezüge auf den Musical-Standard My Favorite Things stecken auch in der Nummer. Der fantastische Drummer der Turtles war zu dieser Zeit übrigens John Barbata. Der arbeitete später bei Crosby, Stills, Nash & Young als Drummer. Die Trilogie begann mit der Vertonung eines Gedichts von Gitarrist Al Nickel, The Owl. Danach gab es die Urversion eines Songs unter Federführung von Bassist Jim Ponce, The Last Thing I Remember Was The First Thing I Knew. Der Song, so heißt es, sei Ausdruck eines Moments von Selbsterkenntnis von Jim Ponce gewesen. Als der Song später unter Regie des Produzenten Chip Douglas für die Turtles LP Battle of the Bands neu aufgenommen wurde, sorgte Douglas für Textänderungen in seinem Sinne. Douglas' Produktion klingt zwar etwas professioneller, aber deshalb auch glatter und in meinen Ohren weniger reizvoll. Die Urversion des Songs wurde meines Wissens erstmals 1987 von Rhino Records auf der LP Shallon Road veröffentlicht. Die letzte, zu Lebzeiten der Band veröffentlichte LP erschien 1969. Sie wurde von Kings-Leader Ray Davis produziert und heißt Turtle Soup. I am indeed John and Julie. You should know me. Thank you. Das waren zwei Songs vom 69er Album der Turtles, Turtle Soup. Song Nummer 1 präsentierte ausnahmsweise nicht Howard Kalin als Leadsänger, sondern Gitarrist Al Nickel. John and Julie heißt der Song. Das schöne Streicherarrangement steuerte Ray Pullman bei. Produziert wurde Turtle Soup von Kings-Chef Ray Davis. The Turtles waren nicht nur Beatles-Fans, sondern auch Kings-Fans. Sie bewunderten die 68er Kings-LP Village Green aufrichtig und bemühten sich für Turtle Soup tatsächlich Songs à la Kings zu schreiben. Song Nummer 2 von Turtle Soup war gerade Somewhere Friday Night, der einzige Song der LP, der nicht von Davis produziert wurde. Weil sie die mysteriöse Stimmung des Demos später nicht mehr hinbekamen, landete letztlich die Demo-Version von Somewhere Friday Night auf der LP. Die Turtles arbeiteten zwar noch an einer weiteren LP, doch bevor sie fertig wurde, löste sich die Band 1970 auf. Um Flo und Eddie alias Mark Volman und Howard Kalin geht's heute Nacht also noch bis 3 Uhr hier im Soundcheck vom Deutschlandfunk, das heißt um Abenteuer zwischen Hitparade und Satire. Zu diesen Abenteuern im Musikgeschäft gehören auch die Irrungen und Wirrungen im Kontakt mit den zahlreichen wechselnden Managern der Turtles. Eine äußerst amüsante und selbstironische Kurzvorlesung der beiden zu diesem Thema ist bei YouTube zu finden. Es genügt, folgende Begriffe in die Suchmaschine zu tippen. Flo and Eddie, YouTube, Music Business. Flo and Eddie, YouTube, Music Business. Howard Kalin und Mark Volman machten Musikgeschichte als Mitglieder der ziemlich demokratisch organisierten Turtles, waren später knapp 2 Jahre bei Frank Zappas Mothers of Invention und bereicherten mit ihrem Background-Gesang für vermutlich gutes Geld jahrzehntelang Aufnahmen von Kollegen wie T-Rex oder Bruce Springsteen. Die beiden arbeiteten später auch als Radiomoderatoren und Musikjournalisten, sie machten Musik für Zeichentrickfilme und bis heute geben sie etwa 60 bis 70 Konzerte pro Jahr als The Turtles featuring Flo and Eddie. Howard Kalin betätigte sich zwischenzeitlich auch als Schauspieler, Drehbuchautor und er veröffentlichte Science-Fiction-Kurzgeschichten. Mark Volman wurde unter anderem Professor. Von ihm gibt es eine schöne Webseite, auf der er seine Dienste als Geschäftsberater für Musiker anbietet. Diese Webseite heißt Ask Professor Flo. Tatsächlich hielt Mark Volman seit 1979 zu diesem Thema Seminare an diversen Universitäten ab. Aber zurück in die 70er Jahre. Ab 1972 war das Duo Flo und Eddie mit Mainstream-Musik, zu bissigen Texten und mit hochprofessionellen satirischen Live-Shows erfolgreich. Relativ erfolgreich, denn Hits wie zu Zeiten der Turtles gab es nicht mehr. Hier ist ein weiterer Ausschnitt aus einem Konzert im Roxy Theater in Los Angeles anno 1975. Position 3, she needs your knee. Position 4, tied to a door. Positions 5 through 10, need Vaseline. Lucy straps her hands and knees into apparatus such as these. Whips, corsets, and bows, little boy. locks. You might not ever know just what you've missed till you've taken a piss. With sweet Maxine, honey, she's a water queen. Water queen. Don't you know? Nothing shall can know. Be too obscene. But all my boys fulfill your sickest dreams. Sort of like Mata Hoople, honey. It's Kama Sutra time here in the year of the Diamond Dog. You know what that means? It means it's time we all got together again like we used to do in the old days when Woodstock was cool. Thinks he's Mark Bolan or something. Forever, folks. We've got to get back to Woodstock, back to singing with each other like Joni wants us to do. A communal singing between us, drawing us closer together. Sometimes it's a fine line between Joni and Yoko. Let's sing along, ladies and gentlemen. If we say it's, you say it's. If we say comma, you say comma. If we say sutra, you say. Cretans could do it. Okay, now here we go. It isn't. Jerry Garcia wouldn't get out of his own puke to sing again. Come on, man. Let's have a little gusto in it. Come on! Yeah! No. This is not an Elton John concert. Ob Mark Bolan, Joni Mitchell und Elton John 1975 über diese parodistisch-satirischen Darstellungen ihrer Musik gelacht haben, ist leider nicht überliefert. Flo und Eddie waren das mit einem weiteren Ausschnitt aus ihrem teils live eingespielten Album Illegal, Immoral and Fattening. Kama Sutra Time heißt die Nummer. Das komödiantische Talent von Mark Wolan und Howard Kalin offenbarte sich schon zu Zeiten der gemeinsamen Surfband The Crossfires, also etwa zwischen 1963 bis 1965. Auf der B-Seite einer Crossfire-Singles machten sie sich zum Beispiel über den vorweihnachtlichen Konsumrausch eines Jungen im Dialog mit Santa Claus lustig. Mark Wolan gab damals live bei der Nummer Dr. Jekyll and Mr. Hyde den wilden Mann, seine Darstellung des gefährlichen Mr. Hyde soll recht eindrucksvoll gewesen sein. Parodistische Elemente tauchten des Öfteren im Spätwerk der Turtles auf, sie brachten es sogar fertig, in einem Liebeslied die Zeile »Du bist mein Stolz, meine Freude« und so weiter unterzubringen. Die Zeile »You're my pride, my joy« etc. sangen sie 1968 in dem Song Eleanor, und der wurde einer der größten Hits der Turtles. Mainstream-Marionetten waren die Turtles also auf keinen Fall. Das komödiantische und satirische Talent von Mark Wolman und Howard Kalin prädestinierte sie, könnte man im Nachhinein sagen, für das Eintauchen in den Musikkosmos von Frank Zappas Mothers of Invention. Nach dem Ende der Turtles stiegen sie 1970 zusammen mit Turtles-Bassist Jim Ponce bei Zappas Mothers of Invention ein. Das Ende der Turtles hätte für Wolman und Kalin auch das Ende ihrer Karriere bedeuten können. Mark Wolman und Howard Kalin durften nämlich die nächsten 14 Jahre weder unter ihrem eigenen Namen noch als The Turtles auftreten. Angebote von Steely Dan oder den Produzenten einer Broadway-Version von Hair schlugen sie aus. Rettung vor dem finanziellen und künstlerischen Ruin kam dann in Gestalt von Frank Zappa. 10 Tage vor einer Europatournee der Mothers of Invention stiegen Howard Kalin und Mark Wolman bei den Mothers ein. Sie nannten sich fortan The Fluorescent Legion Eddie, kurz Flo und Eddie. Die Zeit bei Zappa war produktiv, aber kurz. Sie endete im Dezember 1971 mit dessen Sturz von einer Londoner Bühne. Als Frank Zappa im Dezember 1993 starb, widmeten Flo und Eddie ihm einen Teil ihres alljährlichen Programms zum Jahreswechsel im New Yorker Club Bottomline. Sie sangen dabei hauptsächlich Zappa-Songs, die vor ihrer Mitgliedschaft bei den Mothers entstanden waren. In ihrer Einführung zu diesem Titel wird nicht nur ehrliche Trauer über Zappas Tod deutlich, sondern auch, wie sehr Flo und Eddie Zappa immer noch schätzten. The Turtles, featuring Flo und Eddie, Ende 1993, Anfang 1994 im New Yorker Club Bottomline. Coming here our 13th year, it's really something when you see just life, how things work. A few weeks ago, everything kind of changed for Howard and I as we lost a very good friend, Frank Zappa, who we played with for 3 years. And we're going to be dedicating the show and all of our shows this coming year to a man who really changed our lives, probably, and gave us a great head start in our career, Mr. Frank Zappa. And we'll miss him greatly. And for Frank, we put together a little bit of a medley for you Zappa fans, just for Frank, tonight. Here we go. Okay, if you know it, stand on. Thank you. Diese Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk geht so langsam zu Ende. Das waren gerade The Turtles featuring Flo und Eddie Ende Dezember 1993 im New Yorker Club Bottomline mit einem Medley aus Zappa-Songs. Zu hören waren Who Needs the Peace Corps, Concentration Moon, What's the Ugliest Part of Your Body, Absolutely Free und gerade Peaches and Regalia. Ich sage an dieser Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Michael Frank. Bis zu den Deutschlandfunk-Nachrichten um 3 Uhr gibt's jetzt noch eine sehr dynamische Live-Version eines Tracks vom ersten Flo & Eddie-Album. Feel Older Now heißt der Song, von Howard Kalin und Mark Volman selber geschrieben. Die Aufnahme stammt vom November 1972. Gesendet wurde sie im Beatclub von Radio Bremen. Fluorescent Leash and Eddie und der Titel Feel Older Now. Deutschlandfunk.